Meine Wortwahl ist zeitgemäß wie ein Timer. Du Bitch bist nichts als ein Schleimer. Wie nackt Schnecken und es bleibt wie es ist. Ich stehe immer noch auf nackte Schnecken, wenn sie sich vor mir regen. Weil man legt diese körperlich zerfickten Formationen, denkt man über frisches Blut nach, wie über Transitionen, über das Ersetzen der Molekularstrukturvision. Deshalb achtet auf die Atmung wie bei Innovationen, bevor es zu spät ist. Es könnte lange dauern, bis sie wiederbelebt ist. Nach so hartem Körperweg, aber dann besehen nicht mich. Mach mir bewusst, es ist deine Bitch. Von daher entfernt sie in Ruhe die Zunge. Lass mein Schwanz die Luft, die reindringt bis in ihre Lunge. Der Zerficker sammelt Luftnummern wie Kleinkinder, Manga-Sticker. Der Zerficker sammelt Notenteile wie Fußballfans den Kicker. Der Zerficker sammelt Nummern von Nutzen wie ein Ticker. Der Zerficker verkürzt die Lebenszeit von Nutzen wie ein Uhrenticker. Während ich der Nutte die Haare striegelt, tier ich wie ein paar Fiction aus der Bibel. Einen etwas längeren Zeilen, danach verbrennt sie wie Napalm. Feuer der Vergeltung. Brauche neue Leichen als Gottes Gesandtszeichen, trete ich ihnen entgegen. K.O. von zwei Schlägen und etwas Chloroform, macht was wie beim Sturm. Sind sie meine Arme heute elegant, sie dame morgen Minute, egal bei welcher Frostzimmer sie spucke. Als ich jetzt in Stromschläge verpasse, durch einfaches Bestätigen der Laptop-Taste. Muss man damit ich hier im Brust drauf wie ein Kasten und schau mir das tote Herz an. Seltsam, dass die Seele tot, aber dass er lebendig sein kann. Der Zerficker sammelt Notnummern wie Kleinkinder, Manga-Sticker. Der Zerficker sammelt Notenteile wie Fußballfans den Kicker. Der Zerficker sammelt Nummern von Nutzen wie ein Ticker. Der Zerficker verkürzt die Lebenszeit von Nutzen wie ein Uhrenticker. Sammelt Notnummern wie Kleinkinder, Manga-Sticker. Der Zerficker sammelt Notenteile wie Fußballfans den Kicker. Der Zerficker sammelt Nummern von Nutzen wie ein Ticker. Der Zerficker verkürzt die Lebenszeit von Nutzen wie ein Uhrenticker. Ezekiel 25,17. Der Pfad der Gerechten ist zu beiden Seiten gesäumt mit Freveleien der Selbstsüchtigen und der Tyrannei böser Männer. Gesegnet sei der, der im Namen der Barmherzigkeit und des guten Willens die Schwachen durch das Tal der Dunkelheit geleitet. Denn er ist der wahre Hüter seines Bruders und der Retter der verlorenen Kinder. Und ich will große Rachetaten an denen vollführen, die da versuchen, meine Brüder zu vergiften und zu vernichten, und mit Grimm werde ich sie strafen. Auf dass sie erfahren sollen, ich sei der Herr, wenn ich meine Rache an ihnen vollbracht habe.